Raskolnikow selbst lag die ganze Zeit schweigend auf dem Rücken und blickte unverwandt, wenn auch gedankenlos, den Eingetretenen an. Sein Gesicht, das er jetzt von der interessanten Blume in der Tapete abgewandt hatte, war außergewöhnlich bleich und drückte unsagbare Pein aus, als hätte er soeben eine qualvolle Operation überstanden oder als hätte man ihn gerade aus der Folter entlassen. Der eingetretene Herr aber erregte mehr und mehr seine Aufmerksamkeit. Es tauchten in ihm anscheinend Zweifel, Misstrauen und sogar Furcht auf. Als aber Sosimow auf ihn hinwies und »Dort ist Raskolnikow« sagte, erhob er sich schnell, wie auffahrend, setzte sich auf und sagte mit fast herausfordernder, aber stockender und schwacher Stimme, »Ja, ich bin Raskolnikow. Was wollen Sie?« Der Besucher blickte ihn aufmerksam an und sagte mit Betonung, »Pjotr Petrowitsch Luschin, ich hege die sichere Hoffnung, dass mein Name Ihnen nicht ganz unbekannt ist.« Raskolnikow aber, der etwas ganz anderes erwartet hatte, blickte ihn stumpf und nachdenklich an und antwortete nichts, als ob er Pjotr Petrowitschs Namen wirklich zum ersten Mal höre. »Wie? Haben Sie bis jetzt noch keine Nachrichten über mich erhalten?« fragte Pjotr Petrowitsch einigermaßen frostig. Anstatt zu antworten, ließ sich Raskolnikow langsam auf das Kissen zurücksinken, schob die Hände unter den Kopf und begann die Zimmerdecke zu betrachten. Luschins Gesicht verriet eine gewisse Ratlosigkeit. Sosimow und Rasumichin fingen an, ihn mit noch größerer Ungeniertheit zu mustern, bis er sichtlich verlegen wurde. »Ich nahm an und rechnete bestimmt darauf, dass der Brief, der schon vor mehr als 10 Tagen, vielleicht sogar vor 14 Tagen, abgesandt worden ist. Hören Sie mal, was wollen Sie denn die ganze Zeit an der Türe stehen?« unterbrach ihn Rasumichin. »Wenn Sie etwas mitzuteilen haben, setzen Sie sich doch. Für Sie und Nastassja ist es dort zu eng. Nastassjuschka, mach mal Platz, lass ihn durchgehen. Kommen Sie hierher, da haben Sie einen Stuhl. Quetschen Sie sich hier durch.« Er rückte seinen Stuhl vom Tisch ab, machte zwischen dem Tisch und seinen Knien einen Durchgang frei und wartete in dieser unbequemen Stellung, bis der Gast sich durch diesen Spalt durchquetschen würde.